So, ich denke, die Rauchergruppe ist auch wieder angekommen. Also die 5+1 Gespräche, um das nochmal zu sagen, weil ich nachgefragt habe, die sind in meinem Büro. Und zwar ist das der Raum 4507, oben auf dem Soziologenflur. Ja, wir machen weiter mit sozialem Handeln. Das ist doch noch die Rauchertruppe noch nicht da. Ja. Okay. Bei Weber hatte ich gesagt, trägt der subjektiv gemeinte Sinn die ganze Last der Begründung von Handeln. Und die Frage, um die es jetzt geht, ist, wo kommt der subjektiv gemeinte Sinn her? Wie entsteht subjektiv gemeinter Sinn? Also wie kommen Sie dazu, sich etwas in den Kopf zu setzen? Für Weber war das ganz evident, nicht aber so für einen anderen Soziologen, zu dem ich jetzt komme, nämlich nicht für Alfred Schütz. Und dazu haben Sie ja auch Texte im Rieder. Sein Hauptwerk hat den Titel, also Rieder-Texte sind aus anderen Arbeiten von ihm, aber sein Hauptwerk hat den Titel Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Einleitung in die verstehende Soziologie. Nicht? Sie erinnern sich, wir verstehen und erklären, nicht Naturwissenschaften erklären, Sozialwissenschaften erklären auch, aber sie verstehen auch und Schütz konzentriert sich jetzt auf diesen Zusatz, verstehende Soziologie. Worum geht's? Im Kern geht es eigentlich bei den 350 Seiten dieses Buchs immer nur um diese Weberschen Formulierungen, die Sie kennen. Handeln ist ein Verhalten mit subjektivem Sinn verbunden. Soziales Handeln ist in seinem Ablauf auf andere bezogen und an ihn orientiert. Nun, Weber, hatte ich gesagt, war Neukantianer. Und diese Richtung hatte sich ja zum Ziel gesetzt, die Naturwissenschaften systematisch von den Kulturwissenschaften abzugrenzen. Alfred Schütz ist bei einer anderen philosophischen Richtung in die Schule gegangen, nämlich bei der Phänomenologie von Edmund Husserl. Phänomenologie, so schreibt sich das, im ersten Semester lernen Sie es gleich. Es kommt in Freiburg unheimlich vor, viel häufig vor, weil Husserl einer der berühmtesten Philosophen der Freiburger Universität gewesen ist, Edmund Husserl. Er gehört überhaupt zu den großen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Zu ihm wäre sehr, sehr viel zu sagen. Ich will jetzt nur einen Punkt herausgreifen. Irgendwann werden das, was man erkenntnistheoretische Fragen der Philosophie nennt, kompliziert und in gewisser Weise auch langweilig. Also dann streitet man sich darum, ob der Tisch real existiert oder ob es nur eine Setzung des Subjekts ist, ob der Tisch, ob die Vernunft überhaupt an und für sich da ist oder ob das auch nur eine Illusion, eine Einbildung des Menschen ist oder ob das nur alles subjektiv konstruiert ist und in Wirklichkeit echt gar nicht vorhanden ist oder auch jedenfalls nicht so vorhanden ist. Und da wird das diskutiert und meistens Philosophen, wenn sie dann abends diskutieren, wird es ja immer dunkler und der Verstand wird auch immer dunkler und die Abstraktionsleitern immer schwieriger. Und ein bisschen so war das auch um 1900. Und in diese Situation trat nun Husserl ein mit einer höchst bescheidenen Forderung, einer Parole, und die hieß einfach zurück zu den Sachen. Zurück zu den Sachen, und zwar nicht zu den Sachen an und für sich betrachtet als Naturtatsachen oder an und für sich betrachtet als Kulturtatsachen, sondern viel einfacher, zurück zu den Sachen, so wie sie unserem Bewusstsein gegeben sind. Und deutlicher zunächst, so wie sie meinem Bewusstsein gegeben sind. Da haben Sie ein Foto von Husserl und da haben Sie diese charakteristische Handbewegung. Zurück zu den Sachen. Und allen Einwänden seiner Kollegen, sowas könne das Subjekt an und für sich betrachtet, könne sowas überhaupt gar nicht machen, ist er mit der These entgegengetreten oder gesagt, aber natürlich, ihr müsst nur den Mut haben, die Augen aufzumachen, hinzuschauen, ihr könnt schon durch Betrachten und Nachdenken über die Phänomene, das, was sich zeigt, eigentlich schon die Hauptsache herauszubekommen. Schaut hin, fangt an, notiert, was euch einfällt. Aller Hochsinn und aller Tiefsinn basiert, wie er sagt, auf der natürlichen Einstellung der Individuen zur Welt. Da müssen wir anfangen, sagt er, das ist der Boden. Wir müssen anfangen mit einer Beschreibung dessen, was wir erfahren, mit einer, wie er sagt, phänomenologischen Deskription. Mit einer phänomenologischen Deskription. Und dazu muss der Sprachgebrauch kunstvoll verwandt werden. Die Sprache muss so verändert werden, dass damit die Sachen zur Sprache gebracht werden. Und das werden Sie in der Soziologie merken, wie viel Aufmerksamkeit wir auf unsere Sprache legen müssen, wie viel Wert wir auf die genaue Formulierung von sozialen Sachverhalten geben müssen, die sich ja nicht selber einfach nur äußern, sondern die wir sozusagen durch unseren Sprachgebrauch auch mit erzeugen. Man kann über Phänomene, also das, was sich zeigt, schon etwas sagen und dabei überhaupt die abstrakten erkenntnistheoretischen Fragen kann man einklammern. Und wenn man eine Sache eingeklammert hat, dann ist man ja ein freier Mensch von Zeit zu Zeit, die Klammer wieder wegzunehmen und sich dann nochmal wieder grundsätzliche Gedanken zu machen. Aber immer wenn wir uns dann darin verheddern, tun wir gut daran, auf den Boden der natürlichen Einstellung zurückzukehren, zurück zu den Sachen, zurück, so wie sie sich mir geben, so wie sie sich ihnen geben, so wie sie sich uns intersubjektiv geben. Intersubjektiv ist auch eine geschickte Worterfindung von Husserl. Nicht objektiv, sondern intersubjektiv. Es gibt nicht nur subjektiv und objektiv, es gibt auch intersubjektiv. Das ist ein schöner Begriff. Ja, ich breche mit Husserl ab, wie gesagt, zu dem es viel zu sagen gäbe. Alfred Schütz ist nun Phänomenologe und er geht mit der phänomenologischen Technik an die Frage heran, wie entsteht subjektiver Sinn? Und zwar nicht der subjektive Sinn an und für sich betrachtet, also auch nicht das menschliche Bewusstsein, sondern Schütz denkt nach, wie subjektiver Sinn ja bei ihm entsteht. Nicht diese Handbewegung von Husserl zeigt sozusagen auf das Subjekt. Und wo sonst gibt es überhaupt einen Phänomenbereich zu dieser Frage, den man inhaltlich beschreiben kann? Also ich will ja ein bisschen von Schütz vorlesen, nicht aus dem sinnhaften Aufbau, sondern aus einem anderen Manuskript, Theorie der Lebensformen heißt das. Da schreibt er, ich zitiere, wenn ich den Kosmos, in den mein erlebendes Ich gestellt ist, in der Vielfalt seiner Erscheinungen auf mich wirken lasse, und die Welt, ohne sie erkenntnismäßig zu objektivieren, einfach als den Stoff meines Daseins, als Material meiner Existenz in mich aufnehme, verarbeite, umforme. Mit anderen Worten, wenn ich die Welt nicht als Vorstellung, sondern als Erlebnis hinnehme, so ergibt mir die Fülle der Erscheinungen zwar mannigfache, aber durchaus nicht heterogene Bilder. Mannigfaltig, weil ich im Endlichen nach manchen Seiten gehend ins Unendliche des Gestaltenden zu schreiten scheine, einheitlich dennoch, weil alle diese Erlebnisse mir angehören. Zitat. Also wenn man wissen will, wie subjektiv gemeinter Sinn zustande kommt, geht eben die Reise ins extrem Subjektive. Und zuerst, so Schütz, ist da immer ein Erleben mannigfaltiger Bilder da. Also Alfred Schütz geht nicht auf das Unbewusste, wie die Psychoanalyse Sigmund Freuds, die etwa ja zeitgleich auch entsteht, ein bisschen früher schon. Also vom Unbewussten im Sinne der Psychoanalyse oder von meinem Unbewussten kann ich nichts wissen, weil die Formulierung mein Unbewusstes sagt mir, ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich, weil wenn ich sagen kann, weiß ich es ja. Nein, er geht aus vom Erleben. Erleben ist ein kontinuierlicher Strom bunter, undifferenzierter Eindrücke, ein steter Wechsel, ein Nacheinander von Impressionen. Und in die fortlaufende Dauer dieses Erlebens ist gleichsam eine skandierende, rückwärtsgewandte Bewegung verwickelt. Eine Rückwendung, wenn man so will, eine Art Erinnerung. Da schreibt Schütz, ich zitiere, Erst dem zurückgewandten Bewusstsein scheidet sich die Erinnerung an Berg und See, Sonne und Baum, Glockengeläut und Gespräch, Bewegung des Ruderboots, Farbe der Wälder in scharf begrenzte Bilder, deren gleichzeitiges Nebeneinander nachträglich festgestellt das Erlebnis in Häkchen Sommerabend begreiflich und einprägsam macht. Zitat Ende. Das ist eine ganz wichtige Denkfigur, die Schütz immer weiter ausbauen wird. Es gibt einmal das Erleben als steten Wechsel der Impressionen und dann gibt es gleichsam die Zurückwendung des Bewusstseins, die das Erleben als ein Erlebnis konturiert, sodass man sagt, ja, das war ein Sommerabend. Ja, das gehört so zusammen, ein Sommerabend. Wir merken, Sinn bei Schütz beginnt gar nicht bei erkenntnismäßigen kognitiven Objektivationen, sondern gleichsam am anderen Ende. Bei Impressionen, bei flüchtigen Empfindungen, Wahrnehmungen. Und Schütz benennt diese bunten Impressionen mit einem Bild, das er in Anschluss an einen bedeutenden französischen Philosophen benutzt, Henri Bergson. Er nennt das einen Bewusstseinsstrom. Es gibt einen Bewusstseinsstrom. Und in der reinen Dauer dieses Stromes schwimmt gleichsam der Rohstoff, schwimmen die einzelnen Partikel, die Bilder, aus denen ich dann mein Erlebnis forme. Das heißt, mein Erlebnis ist immer ein nachträgliches zum reinen Erleben. Das will ich Ihnen sozusagen mit meinen etwas unbeholfenen Zeichenkünsten schematisch darstellen. Und zwar fange ich unten an, die Konstitution des subjektiven Sinns nach Schütz. Lassen Sie ein bisschen Platz, wo ich noch abgedichtet habe, da oben die Folien. Die nehmen wir gleich der Reihe nach ab. Also Sie sehen, es geht unten an mit dem Strom des Erlebens, hier bei mir dargestellt durch diese Buchstabenreihenfolge, die willkürlich ist. Da schwimmen einzelne Partikel drin. Und dann in der Rückwendung entsteht sozusagen die Konstitution von Erlebnissen, Erleben und Erlebnis. Der Strom läuft immer weiter, wir haben das Erlebnis 1, dann Erlebnis 2, Erlebnis 3 etc. Das ist, wenn man so will, eine Art erster Sinnschicht, ein Protosinn. Das ist schon geformter als das, was man so die reinen einzelnen Partikel nennt. Das sind schon subjektive Konstitutionsprodukte. Aber wie Sie das wissen, bleibt ja nun nicht alles, was Sie als ein Erlebnis identifizieren, gleich. Vieles wird erstmal sowieso vergessen. Anderes wird bedeutungslos und dann gibt es manches, was in den Vordergrund rückt. Es gibt eine weitere Schicht, nämlich die der Aufmerksamkeit und die nennt er mit dem Husserlschen Begriff attentionale Modifikation, zu Deutsch Aufmerksamkeit. Oder auch eine Modifikation, die durch Aufmerksamkeit entsteht, so müsste man sagen. Ne? Wir richten unsere Aufmerksamkeit wie einen Lichtstrahl, mal mehr intensiv, mal weniger intensiv auf bestimmte Erlebnisse. Das eine hat mehr Bedeutung, das andere hat weniger Bedeutung. Deshalb ist dieses Erlebnis E1 hier sehr groß, E2 ist so ein bisschen mickrig, E3 auch. Da fehlt überhaupt was, da haben wir was vergessen, nicht? E4 ist groß. Und die attentionale Modifikation ist sozusagen dieselbe rückwärtsgewandte Bewegung, die konstituiert etwas. Und dann geht es bei Schütz immer eine Stufe weiter und die Struktur kennen Sie jetzt, das können Sie machen. Es gibt dann auf der nächsten Ebene so etwas wie das Verknüpfen von Erlebnissen. Nicht? In dem Verknüpfen von Erlebnissen, also hier wird das Erlebnis E1, E4, E10 miteinander verknüpft, da entsteht so etwas wie eine Erlebnissynthese. Und Erlebnissynthese, das nennt Schütz Sinnzusammenhang. Etwas gerät in einen Sinnzusammenhang hinein. Und der Sinnzusammenhang ist nun auch wiederum etwas, das der attentionalen Modifikation unterliegt. Also wir können auf einen Sinnzusammenhang wiederum unsere Aufmerksamkeit richten oder wir können nicht richten. Und schließlich werden Erlebnissynthesen, Sinnzusammenhänge, wenn sie einmal hergestellt sind, können benutzt werden wie Schemata. die höchste Stufe, wenn man so will, die Schemata. Wir sagen dann, naja, den Film kenne ich doch, die Situation kenne ich doch. Das ist doch genau das, das ist es doch. Nicht? Und man hat dann den Sinn. Ich verstehe den Sinn, man sagt dann, ich meine, dann hat man den subjektiv gemeinten Sinn. Das ist eine Modellvorstellung, und der, das sehen Sie, subjektiv gemeinter Sinn wäre das Resultat einer ganz komplizierten Kette von Bewusstseinsakten, und zwar eine Kette, die nun immer fortlaufend ist, weil immer neue Impressionen aufgenommen werden. Schütz schreibt dazu, ich zitiere, gemeinter Sinn eines Erlebnisses ist nichts anderes als eine Selbstauslegung des Erlebnisses von einem neuen Erleben her. Ja, so viel zu der Vorstellung bei Schütz, wie subjektiver Sinn entsteht. Sie merken, das ist eigentlich ja am ganz anderen Ende von Rational Choice Theory, von rationalen Wahlhandlungen. Das ist ganz, das ist eine ganz andere Theorieformation, sich sozialem Handeln zu nähern. Okay, das Schema ist Ihnen vertraut. Ich kann es auch nochmal runterlegen für diejenigen, die das noch in Schönschrift abpinseln wollen. Okay. Ja, zum nächsten Punkt. Der heißt bei mir viertens der geöffnete Handlungsbegriff. Schütz macht nun Folgendes. Er nimmt diese charakteristische Bewegung, das heißt die Unterscheidung von Erleben und Erlebnis, die so anfängt und die sich auf immer komplexeren Stufen erneuert, und wiederholt diese Unterscheidung am Handlungsbegriff selbst. Was Weber nicht gesehen hat, so Schütz, das ist die Doppelung oder der Spalt in die Öffnung im Diskurs über soziales Handeln. Denn einmal, sagt er, denken wir ja bei sozialem Handeln an die konstituierte, fertige Handlung, die Tat, als eine abgeschlossene Einheit. Und das andere Mal denken wir an das Handeln in einem Fluss oder einem Ablauf. Es gibt also nicht einfach nur soziales Handeln, sondern es gibt Handlung und Handeln, genauso wie es Erleben und Erlebnis gibt. Und diese Doppelseitigkeit des Handlungsbegriffs, die ist nicht nur bei mir, sondern auch beim anderen, den ich etwas tun sehe. In Schütz' Worten, ich zitiere, mein Handeln in seinem Ablauf präsentiert sich mir als eine Reihe jetzt seiender, genauer gesprochen jetzt werdender und entwerdender Erlebnisse, in denen ich lebe. Meine abgelaufene, vollbrachte Handlung, mein entwordenes Handeln als eine Serie abgelaufener Erlebnisse, denen ich in der Reflexion der Erinnerung zugewendet bin. Es gibt also zweierlei, Handeln und Handlung oder wie er immer dann lateinisch auch sagt, Actio und Actum. Das ist der geöffnete Handlungsbegriff. Und der ist tückisch, wie Sie gleich noch sehen werden. Also Handeln und Handlung, und diese Öffnung gibt es nicht nur bei mir, sondern vor allem, Soziologie, Menschen im Plural, bei dem, was ich den anderen tun sehe. Und mit dem Blick auf den anderen wird die Sache nun kompliziert. Also ich sehe den anderen etwas tun. Das heißt, ich kann das, was ich sehe, wie Schütz sagt, ich zitiere, als eine fremde Aktio oder als fremdes Aktum ansehen, je nachdem wir unseren Blick auf die sich vor unseren Augen vollziehenden Phasen des Ablaufs oder auf die in diesem Ablauf erzeugte, fertige und konstituierte Handlungsgegenständlichkeit lenken. Zitatende. Also, die Studentin gibt mir einen Text, 15 Seiten. Ich lese das durch. Tolle Arbeit, gibt eine gute Note, sagt die mir in der Sprechstunde, wieso? Das war doch nur die Einleitung. Also, wir sehen beim anderen eine vollzogene Handlung, die dem anderen aus seiner Sicht noch eine unvollständige Aktio ist. Da ist ein Missverständnis. Und zwar analog zu Erleben und Erlebnis sind Handeln und Handlung eben immer auch zweierlei. Aktio und Aktum kann ich nur richtig bei mir selbst unterscheiden. Beim anderen gegenüber ist mir diese Differenz nicht so leicht zugänglich. Also bei mir weiß ich relativ genau, und Ihnen geht das bei Ihnen selber auch so, nicht? Sie wissen genau, wann ich handle und wann diese Handlung abgeschlossen ist, wann sich der mit dem Handeln verbundene subjektiv gemeinte Sinn, um die Webersche Formulierung vollzubringen, wann sich der Sinn erfüllt hat und ich sagen kann, das war's, das wollte ich, das war der Sinn. Bei mir kann ich das gut sehen, beim anderen wird es schwierig und das frühe Stummfilmkino, also Buster Keaton, Charlie Chaplin und diese Leute, die haben natürlich dieses Problem, gerade im Stummfilm, wo man ja nur sieht und nicht Sinn hört, haben dieses Problem mächtig ausgebeutet. Also kennen diese Szenen alle, nicht? A denkt sich, B hat seine Handlung abgeschlossen, aber B handelt in Aktio immer noch weiter, nicht? Oder umgekehrt, nicht? A denkt sich, naja, nach diesen ganzen elenden Vorbereitungen, da, was er da alles machen will, kommt B mit der Hauptsache, das heißt dem erkennbaren Sinn des Ganzen, endlich heraus. Aber es passiert nichts. Warum? Weil B innerlich die Vorbereitung für die Hauptsache erklärt hat. Und so weiter und so weiter. Bei Schütz heißt es, ich zitiere, die Bewusstseinserlebnisse, in denen sich für das Alter Ego sein Handeln konstituiert, präsentieren sich uns in Vorgängen der äußeren Welt, etwa in fremden Leibesbewegungen oder in durch solche hervorgebrachten Veränderungen der äußeren Welt, welche wir als Anzeichen für fremde Bewusstseinserlebnisse deuten. Zitat. Im Slapstick sind solche Missverständnisse sehr lustig, aber sie gehören zur Lebenswelt des Menschen. Ob das, was mein Gegenüber tut, Aktio oder Aktum ist, das ist zunächst mal, sofern nicht weitere Erklärungen folgen dann, ist eine offene Frage. Das ist kontingent, wie wir sagen. Das könnte so sein, es könnte aber auch anders sein. Es könnte sich um ein Handeln handeln oder um eine Handlung handeln. Das ist kontingent. Und weil das auf jeder Seite ist, haben wir es mit einer doppelten Kontingenz zu tun. Doppelte Kontingenz, einer der Zentralbegriffe dann auch bei Niklas Luhmann, den wir später noch uns vornehmen werden. Doppelte Kontingenz. Ego-Alter, aber Sie wissen, Soziologie ist, hat es im Plural zu tun. Es kommt immer noch ein Dritter dazu. Der Dritte ist in diesem Falle natürlich der Soziologe oder die Soziologin oder der Beobachter, die das dann sehen kann und davon reden kann, dass hier eine doppelte Kontingenz vorliegt, was die beiden anderen gar nicht kapieren. Ja, wie gesagt, im Slapstick sind die Missverständnisse lustig, aber da, wo es um ernste Dinge geht, hat das Ganze auch eine tragische Seite. Das muss man dazu sagen. In jedem sozialen Handeln liegt mehr oder groß die Potenz zur Tragödie. Tragisches Missverständnis, tragische Missverständnisse, und wenn Sie diesen Gedanken weiterverfolgen und vielleicht noch Literaturwissenschaft als Nebenfach oder Hauptfach dazu haben, dann haben Sie auch einen Schlüssel dafür, wie Handlungstheorie und Dramentheorie zusammenkommen. Dramen, es gibt eben Komödien und es gibt Tragödien. Dieser geöffnete Handlungsbegriff ermöglicht, ein Problem anzugehen, das mit zu den kompliziertesten der Soziologie gehört, nämlich das Problem des Fremdverstehens. Des Fremdverstehens, das ist ja auch unser täglich Brot, wenn wir Gesellschaften und soziale Beziehungen, soziales Handeln untersuchen. Warum machen die das so? Zum Beispiel diese Banker. Warum machen die das? Haben wir natürlich Modellvorstellungen etc., das kennen Sie, aber verstehen. Wie verstehen wir das? Nun, wenn wir in der Soziologie von Verstehen reden, müssen wir erstmal, im ersten Semester sei das gleich gesagt, Abschied nehmen. Erstens, Fremdverstehen heißt nicht automatisch billigen, gutheißen. Ich verstehe natürlich die Absicht der Mitmenschen, sich an der Kasse des Supermarkts vorzudrängeln, weil sie es halt eilig haben und so. Das verstehe ich, aber ich billige das nicht. Also das muss man auseinanderhalten. Im Japanischen ist es genauer. Wenn da einer sagt, ja, ich verstehe das, dann heißt das so viel, ja, ich weiß, Sie wollen mir was Böses. Im Deutschen ist das gemütlicher aufgefasst. Ich verstehe das, Verständnis haben. Das ist ja semantisch beieinander. Aber Fremdverstehen müssen wir völlig davon trennen. Der zweite Gesichtspunkt, der eben wichtig ist, hatte ich schon erwähnt auch, Fremdverstehen impliziert immer das Missverständnis. Da müssen wir immer mit der Möglichkeit eines Missverständnisses rechnen. Und gerade wenn wir qualitative Sozialforschung treiben, ist das immer die Begleiterin. Aber Sie kennen das Problem ja sicherlich aus den Romanen, die Sie gelesen haben oder aus den Filmen, die Sie gesehen haben. Diese immer wiederkehrenden Szenen, nicht? Verstehst du mich, flüsterte er. Sie lacht, er seufzt. Ach, du wirst mich niemals verstehen. Ja. Fremdverstehen ist übrigens auch, das kann ich als Tipp immer wieder auch geben, ist das große Thema von Loriot. Also wenn Sie Verstehensproblematiken untersuchen wollen, dann gucken Sie sich die Sketche von Loriot an. Da wissen Sie, wie es in Gesellschaften zugeht. Fremdverstehen. Mit Husserl gehen wir fraglos davon aus, dass jedem Ich immer zwei Bereiche vorgegeben sind, nämlich einmal Dinge und einmal Du's, sagt Husserl. Es gibt Dinge und Du's. In der natürlichen Einstellung ist dies immer fraglos gegeben. In der natürlichen Einstellung machen wir uns keine großen erkenntnistheoretischen Gedanken. Wir gehen davon aus, dass das Gegenüber Bewusstsein hast, dass du Bewusstsein hast, dass dein Bewusstsein dauert, im Unterschied zu Halluzinationen. Wir pathologisieren uns nicht von vornherein. Und wir gehen davon aus, dass dein Erlebnisstrom die gleichen allgemeinen Formen, nicht die gleichen Inhalte hat, aber die gleichen allgemeinen Formen aufweist wie der meine. Das heißt, der andere, das ist nie der ganz andere, der total andere, kein Alien in dem Sinne, obwohl natürlich die Science-Fiction-Literatur und der Science-Fiction-Film dieses Problem des Verstehens und Fremdverstehens zum Teil bis in komplizierte Höhen hinaufgetrieben hat. Der andere ist eben, wie man so sagt, bloß der andere Mensch, nicht der maximal Fremde. Mein Erlebnisstrom und dein Erlebnisstrom sind auch beide von dieser Welt. Sie sind koexistent, wenn wir Zeitgenossen sind. Die Frage, wo kommen da überhaupt die Differenzen her? Wo liegt das Problem beim Fremdverstehen? Nun, das Schützsche Argument liegt auf der Linie dessen, was wir schon gehört haben. Er sagt, meine Selbstauslegung ist kontinuierlich und in gewisser Weise vollständig. Also meine Selbstauslegung, so wie ich mich selber verstehe, ist das kontinuierlich und auch vollständig. Aber deine Selbstauslegung, die ist mir jedoch nur diskontinuierlich und nur in Segmenten unvollständig gegeben. Mein Erleben ist mir unzweifelhaft, weil es ja mein Erleben ist, aber dein Erleben ist mir dazu relativ zweifelhafter. In jedem Fall ist Fremdverstehen lückenhaft. Und in der Hauptsache deshalb, weil ich beim anderen in erster Linie eben die Handlungen als Orientierungsgröße habe, Handlungen im Sinne des gehandelten Aktum, das fremde Handeln im Sinne der Aktio, das ist mir eigentlich kaum zugänglich. Da komme ich gar nicht ran. Das heißt, es besteht eine unaufhebbare Inadäquanz zwischen eigener Sinnsetzung und Sinndeutung beim Fremden. Und das erzeugt eine gewisse Tragik, ist die gewisse Tragik der menschlichen Situation, die oft überspielt wird. Um es nochmal in anderen Worten zu sagen, die eigene Sinnsetzung und die Sinndeutung beim fremden Menschen sind nicht rund zu machen. Anders gesagt, sprechen und gesprochenes Hören folgen nicht einem identischen Schema. Also sprechen wäre zum Beispiel sinnsetzend handeln, hören wäre sinndeutend handeln. Und man sagt das so einfach, Sprechen und Hören, so als ob das so eine Äquivalenz wäre, als ob das sich einfach balancieren würde, aber es folgt eben nicht einem identischen Schema, da ist eine Öffnung dazwischen, ein Riss, würde Lacan sagen, oder in Schütz' Worten, ich zitiere, wenn derjenige, zu dem ich spreche, das Ausgesprochene ebenso auffasst, wie ich es auffasse, dann werde ich, um meinen Gedanken klar und eindeutig zum Ausdruck zu bringen, diese und jene Worte zu wählen haben. Das ist die eine Seite, die sinnsetzende Seite. Die andere Seite, wenn ich Gesprochenes höre, das heißt innerlich sinndeutend handle, dann sage ich mir was ganz anderes. Dann sage ich mir, in Schütz' Worten jetzt wieder, wenn der Sinnsetzende mit seinen Worten eben jenen Sinn verbindet, welche ich mit ihnen zu verbinden pflege, dann muss er, da er diese Worte gebraucht hat, dies und jenes haben sagen wollen. Zitat Ende. Und wenn Sie die beiden Sätze übereinander legen, merken Sie, das ist Inadäquanz. Eine unaufhebbare Inadäquanz, die gewichtige Folgen hat für die Frage, ob man überhaupt so etwas wie eine allgemeine Theorie sozialen Handelns hinkriegt, allgemein, das heißt ein Modus, mit dem diese Öffnung irgendwie überwunden werden könnte. Es gibt viele Theoretiker, wir kommen darauf bald zu sprechen, die diese Inadäquanz versucht haben zu schließen. Beim nächsten Schlüsselbegriff Systemstruktur werde ich ausführlich auf Talcott Parsons, der auch in ihrem Reader vorhanden ist, reden. Das ist ja ein Autor, der in seiner frühen Zeit mit einer Theorie sozialen Handels angefangen hat und sie dann transformiert hat, umgeformt hat in eine Systemtheorie. Und für eine Systemtheorie ist so ein geöffneter Handlungsbegriff ziemlich unhandlich, wenn man über die Ebene der Interaktion hinausgehen will, denn Systeme brauchen, wie wir noch entwickeln werden, immer definierte Einheiten. Und daher reicht es auch für manche andere theoretische Ziele aus, den Handlungsbegriff einfach zu verkürzen und zu sagen, also wer handelt, hat ein Motiv, basta, zum Beispiel Hunger auf Bananen, dafür ist der Systemteil Futterausgabe zuständig. Bei Alfred Schütz kann man etwas anderes lernen und Sie merken das auch, wenn Sie die Rieder-Texte lesen, sie sind ungeheuer verschachtelt, raffiniert, kompliziert. Das ist eine raffiniertere Handlungstheorie. Wer sowas schätzt, sollte mit Schütz weiterdenken. Denn die Frage bleibt ja immer noch die alte Webersche Frage, wie konstituiert sich Handeln, welches in seinem subjektiv gemeinten Handlungssinn auf das Verhalten anderer bezogen und daran in seinem Ablauf orientiert ist. Paragraph 1, soziologische Grundbegriffe. Und die Schütz'sche Antwort ist kompliziert. Also wie beziehe ich mein Handeln auf das Verhalten anderer? Wie orientiere ich mein Handeln am Verhalten anderer? Sozusagen zwei Schritte. Der erste Schritt immer, ich sehe eine Handlung, da macht da irgendeiner was. Und zweitens, in Schütz' Worten, von dieser Handlung her können wir die Serie der Bewusstseinserlebnisse, in welchem sich für den Handelnden die Handlung konstituierte, nur fantasierend nachvollziehen, indem wir die wahrgenommene und gedeutete Handlung als eine von uns zu setzende Handlung entwerfen und in einer Fantasie des Handlungsvollzugs unsere Bewusstseinserlebnisse bei dem nach diesem Entwurf orientierten Handeln intentional fixieren. Der fährt fort. Wir entwerfen also das fremde Handlungsziel als Ziel unseres eigenen Handelns und fantasieren nun den Hergang unseres Handelns an diesem Entwurf. Also Fantasie. Wir brauchen soziologische Fantasie, eine ganz wichtige Qualität, die wir brauchen. Er spricht auch von Personenvertauschung als Grundlage des Fremdverstehens. Wir experimentieren mit Personenvertauschung. Wir können gar nicht anders. Das ist wenig, aber wir müssen uns, also Sie kennen ja den Spruch, man soll nicht von sich auf andere schließen. Das ist ja so leicht gesagt, das stimmt ja auch irgendwie. Man soll nicht von sich auf andere schließen, aber wenn wir soziales Handeln verstehen wollen, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir schließen immer von uns auf andere, wir müssen es nur diese Prozesse Schritt für Schritt methodisch kontrollieren. Wir experimentieren mit solchen Personenvertauschungen. Das ist die primäre Schicht. Aber hinzu kommt noch ein ganzes Arsenal von Vorwissen, von typisierten Schemata, das ich mitbringe in eine Situation. Wir wissen, wie diese Schemata entstehen bei Schütz. Und schließlich, wenn Schütz so immer sagt, der andere oder die andere, das ist natürlich eine Verallgemeinerung, die auch noch aufgefaltet werden kann, nämlich nach Graden der Intimität. Erstens kann man sagen, es gibt andere, mit denen ich lebe, weil ich dieselbe Umgebung jetzt gemeinsam habe. Jetzt und hier. Das sind andere als die zweiten anderen, die es auch gibt, eben andere, die jetzt auch mit mir leben, aber die nicht hier sind, sondern eben außerhalb meiner Jetzt- und Hier-Umgebung. Und diese anderen sind wiederum ganz anders. Das ist eine Region, die nennt Schütz die Mitwelt. Und da gibt es Grade, in denen es nicht nur andere gibt, sondern auch Fremde. Eine wichtige kategoriale Unterscheidung. Und die Grenzen zwischen dem anderen und den Fremden, die sind noch einmal hochkompliziert. Und drittens, ich weiß natürlich auch, habe ich gelernt, von einer Sozialwelt, die war, bevor ich selber war, die nicht mit mir koexistiert, die auch nie mit mir koexistieren wird. Die soziale Vorwelt nennt Schütz das, in der ich auch überhaupt nichts tun kann. Ich kann in der Vergangenheit gar nicht handeln. Und viertens, ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich nicht der letzte Mensch sein werde, sondern dass es eine soziale Folgewelt gibt mit anderen Menschen, von deren Besonderheiten ich nun auch nichts weiß, deren Erlebnisse ich nicht einmal in Fragmenten kennen werde, es sei denn, ich nehme an, dass sich typische Abläufe aus der Vorwelt und der Mitwelt in der Folgewelt wiederholen werden. Zum Beispiel eben die berühmten Gewohnheiten, die wir ja in der Soziologie deshalb so schätzen, weil wir so gut mit ihnen prognostizieren können. Also der andere, das Du, das sind eben Umwelt, Mitwelt, Vorwelt und Folgewelt, noch einmal weiter aufzufächern. Ja, soziales Handeln, das ist eigentlich die Hauptsache, und ich kann am Schluss das Ganze, weil es vielleicht etwas kompliziert war, nochmal rekapitulieren. Also, in Rational Choice Theorien ist alles recht klar. Wir operieren mit der Maximierungsregel und können je nach Diagnose von Erwartungen und Bewertungen Handlungen erklären. Deshalb haben sie das gemacht. Bei Weber, da liegt zwischen Verstehen und Erklären ein schwer schließbarer Spalt. Also wenn man nochmal Webers beliebtes Beispiel nimmt, wenn zwei Radfahrer zusammenstoßen, so kann man das erklären. Man kann sagen, weil A zum Zeitpunkt X sich am Ort Z mit dieser Geschwindigkeit in diese Richtung bewegte und weil B zum Zeitpunkt Y am Ort V sich mit dieser Geschwindigkeit nun in die Richtung bewegte, sind sie zusammengestoßen. Damit ist eigentlich der Zusammenstoß hinreichend erklärt. Wenn einige dieser Bedingungen ausfielen, werden sie nicht zusammengestoßen. Und immer wenn dieselben Bedingungen gegeben sind, so besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zusammenstoßen. Das kann man so erklären, wie man auch andere Vorgänge erklären kann, zum Beispiel die Zielerreichung von Kanonenkugeln, die Einschlagstelle von Meteoriten und alles andere. Auch der menschliche Körper unterliegt den newtonschen Gesetzen der Schwerkraft. Naturvorgänge kann man erklären und insoweit der menschliche Körper in Naturvorgänge verwickelt ist, folgen sie denselben Wahrscheinlichkeiten. Das kann man alles erklären, aber nun kommt diese neukantianische Pointe bei Weber. Sowas kann man erklären, aber nicht verstehen. Verstehen können wir nur Vorgänge, wo Sinn im Spiel ist. Der Zusammenstoß von zwei Radfahrern, den können wir erklären, aber wir können ihn nicht verstehen. Wir können es nicht verstehen, weil da kein Sinn im Spiel war, es sei denn, sie wollten absichtlich sich aneinander rasseln. Sinnfreie Vorgänge kann man erklären, aber nicht verstehen. Und es kann ja sein, dass dann in der theologischen Fakultät jemand protestiert, der die Sache ganz anders sieht. Vielleicht für strenggläubige Christen handelt es sich bei allem, was überhaupt geschieht, um eine Fügung Gottes. Nicht? Der Zusammenstoß, nicht wahr? im vielleicht für uns Menschen gar nicht weiteres zugänglichen, unerforschlichen Ratschluss Gottes vorgesehen. Dann liegt ein subjektiver Sinn. Dann kommen wir in diese Sachen rein. Dann kann man sich einen pastoralen Diskurs ausmalen, wo dann gesagt wird, im Zusammenstoß liegt also, wenn man so glaubt, eine Art tieferer Sinn oder höherer Sinn, den kann man auch ausdeuten, liegt der tiefere Sinn dieses Zusammenstoßes nicht darin, uns anzuhalten, mitmenschlicher Rad zu fahren, ne? Oder ist es nicht ein Zeichen der Strafe Gottes für unser Lotterleben? Nee, oder, also Sie merken, da muss ich eine Sinnquelle annehmen, um sowas zu deuten. Sonst kann man den Zusammenstoß nicht sinnvoll erklären. Wohl aber natürlich den Streit, den die beiden hintereinander machen. Ja, mit Weber geht es um soziales Handeln als Verhalten, das mit subjektiv gemeinten Sinn verbunden ist und eben seinem gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird. Das war Weber, dann kam Alfred Schütz mit der Frage, wie entsteht subjektiv gemeinter Sinn? Und Schütz geht eben mit dieser neuen Technik um die Jahrhundertwende an die Frage heran, mit der Technik der phänomenologischen Deskription. Deskription, das heißt eine Beschreibung der Phänomene, was man wahrnehmen kann, Phänomenon. Das kommt wie so vieles Gute aus dem Griechischen und heißt, das mit den Sinnen Wahrnehmbare, alles, was irgendwie erscheint, was auftaucht. Und mit dieser Technik geht Schütz an die Untersuchung der Entstehung von subjektiv gemeintem Sinn heran und er fragt sich, wie kommt es, dass mir etwas einleuchtet? Wie kommt es, dass etwas für mich Sinn macht? Und dieser Prozess fängt bei Impressionen an, beim unstrukturierten Erleben, aus dem dann immer mit der Rückwendung des Bewusstseins sich nachträglich Erlebnisse formen, die dann Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder nicht. Und dieser Strom des Erlebens geht weiter bis zum Tode. Es gibt immer neues Erleben, von dem aus eine Rückwendung des Bewusstseins, das heißt Erlebnisse, dann Erlebnissynthesen, dann Sinnzusammenhänge, dann Schemata sich bilden und modifiziert werden. Also wenn Sie sich etwas in den Kopf setzen, so geht das trotz anderslautender Gerüchte eben nicht logisch vor. Mit logischen Verfahren können Sie sehr gut Sinn und Unsinn unterscheiden. Jedenfalls können Sie logisch ableiten, von welchem Gesichtspunkt aus etwas Sinn macht oder keinen. Aber die Sinngenese geht ebenso wie die Genese von Unsinn nicht am logischen Schnürchen. Und ginge das alles so, wäre sowieso alle Wissenschaft überflüssig. Und das kann ich weglassen. Das kann ich auch weglassen. Geöffneter Handlungsbegriff. Ich denke, das ist klar geworden. Es verkompliziert sich beim Fremdverstehen. Ich sehe die Handlungen anderer. Das fremde Handeln ist mir kaum zugänglich. Genauer gesagt, ich kann das nur lückenhaft rekonstruieren. Und dazu muss ich mich immer an eine Personenvertauschung machen und diese Personenvertauschungen sind immer auch riskant. Aber wir haben keine Chance, als das dann auch bewusst zu machen und methodisch zu kontrollieren. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie das so verstanden haben, wie ich es verstehe, nicht? Aber wenn ich mich jetzt so in Sie hineinversetze, dann denke ich mir, dass es Ihnen mit dem sozialen Handeln heute 5:05 zunächst mal reicht. Nächstes Mal mache ich mit Interagieren weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.